Der König rief seinen Leibarzt, damit er ihm eine Medizin zusammenbraute, aber versehentlich berührte Midas den Doktor und augenblicklich verwandelte der sich in eine goldene Statue. Vor Entsetzen schrie König Midas so laut, dass die Königin herbeieilte, um zu sehen, was passiert war. Schluchzend fiel Midas ihr um den Hals und erzählte ihr, was passiert war, bis er merkte, dass sie kalt und völlig reglos war. Der König hatte seine geliebte Frau in einen Goldklumpen verwandelt. Nun wurden alle im Palast panisch und flohen vor Midas, so schnell die Beine sie trugen. Die Diener, die Soldaten und sogar die Kinder des Königs rannten aus dem Palast, damit Midas sie bloß nicht anfasste. Der König selbst wurde wahnsinnig und stürzte sich aus dem Fenster in den Fluss, der unten vorbeifloss. In dem Moment, in dem er das Wasser berührte, verwandelte es sich in massives Gold, und der König starb beim Aufprall auf die harte, glänzende Oberfläche. Erst da war sein Königreich von dem schrecklichen Vergoldungszauber erlöst. Die Geschichte von König Midas ist nur eine Sage. Natürlich kann dir kein Zauberer der Welt die Macht verleihen, deine komplette Umgebung in Gold zu verwandeln. Aber die Sage hat eine wichtige Botschaft. Wenn wir alles zu Geld machen wollen, um uns alles zu kaufen, worauf wir Lust haben, dann werden wir unglücklich und machen womöglich alles um uns herum kaputt. Denn Freunde und Liebe kann man nicht kaufen. Stimmt's? Es ist richtig, Geld hilft uns Menschen zusammenzuarbeiten, selbst wenn wir unterschiedliche Sprachen sprechen und an verschiedene Götter glauben. Aber wenn wir nur noch den Münzen und Banknoten vertrauen, dann werden unsere Herzen hart wie Goldklumpen, als hätte König Midas sie berührt. Und dann geben wir einem Mann, der hungert, womöglich kein Essen und einer Frau, die vor Kälte zittert, keine warme Kleidung. Und wir verweigern einem kranken Mädchen die Medizin, nur weil sie arm sind und die Sachen nicht bezahlen können. Aber Menschen sind zu noch schlimmeren Dingen bereit, wenn Geld sie gierig und hartherzig gemacht hat. Kriminelle rauben und töten, um an Geld zu kommen, und Länder ziehen in den Krieg, um sich zu bereichern. Diese Erfahrung mussten auch die alten Karthager machen. Zwar hatte das Geld Karthago zur größten und reichsten Stadt der Welt aufsteigen lassen, aber der Reichtum zog nicht nur Händler von nah und fern an, sondern auch Feinde. Und so verwandelte sich der Markt, Treffpunkt so vieler unterschiedlicher Menschen, schließlich in ein Schlachtfeld. Hannibal hatte die Römer zu Recht gefürchtet. Die Wolfsmenschen kamen tatsächlich nach Karthago mit einer gewaltigen Armee. Und die Legionäre hatten nicht vor, Schuhe zu kaufen.